Abschnitt 10 aus David Copperfield, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 18. Kapitel, eine Rückschau. Meine Schulzeit, das stille Dahingleiten meines Daseins, das ungesehene, ungefühlte Vorrücken meines Lebens von der Kindheit in das Jünglingsalter. Ich will mich besinnen, wie ich jetzt auf das fließende Wasser, das nun ein mit Blättern überwachsener, ausgetrockneter Kanal ist, zurücksehe, ob an seinem Ufer Merkzeichen sich befinden, an denen ich mir die Richtung seines Laufes zurückrufen kann. Einen Augenblick und ich sitze wieder auf meinem Platz im Dome, wohin wir alle jeden Sonntagmorgen gehen und uns zu diesem Zwecke erst in der Schule versammeln. Der erdige Geruch, die sonnenlose Luft, das Gefühl, dass die Welt ausgeschlossen ist, das Brausen der Orgel durch die schwarz und weiß bemalten Gewölbe der Galerien und Schiffe sind Schwingen, die mich zurücktragen und mich über diesen Tagen in halbwachem Traum in der Schwebe erhalten. Ich bin nicht der Letzte mehr in der Schule. In wenigen Monaten habe ich mehrere Knaben überholt, aber der Erste in der Schule erscheint mir als ein großartiger Mensch, dessen Schwindelhöhe unerreichbar ist. Agnes sagt nein, ich aber sage ja und sage ihr, sie ahne nicht, welche Schätze von Kenntnissen sich dieses wunderbare Wesen zu eigen gemacht, auf dessen Platz sie selbst mich, dieses schwache Geschöpf, mit der Zeit erblickt. Er ist nicht mein Freund und Gönner wie Steerforth, aber ich blicke ihn mit ehrfurchtsvoller Achtung an. Ich beschäftigte mich viel mit dem Gedanken, was er sein wird, wenn er Dr. Strong verlässt und wie es die Welt mit ihm aufnehmen wird. Aber wer erscheint mir da? Miss Shepherd, die ich liebe. Miss Shepherd ist in der Pension bei den Mrs. Nettingall. Ich sehe Miss Shepherd an. Es ist ein kleines Mädchen in einem Spencer mit einem runden Gesicht und lockigem Flachshaar. Die jungen Damen aus Miss Nettingalls Pension kommen ebenfalls in den Dom. Ich kann nicht in das Gebetbuch sehen, denn ich muss Miss Shepherd ansehen. Wenn die Chorknaben singen, höre ich Miss Shepherd. In das Gebet schließe ich innerlich Miss Shepherds Namen ein. Ich setze ihn mitten unter die königliche Familie. Zu Hause in meinem Zimmer drängt es mich manchmal in Liebesverzückung zu rufen, »Ach, Miss Shepherd!« Eine Zeit lang bleibe ich in Zweifel über Miss Shepherds Gefühle, aber das Schicksal ist uns endlich günstig und wir treffen uns in der Tanzstunde. Miss Shepherd ist meine Tänzerin. Ich berühre Miss Shepherds Handschuh und ich fühle ein elektrisches Zucken durch meinen rechten Arm laufen und durch die Hände wieder herausgehen. Ich mache keine zärtlichen Anträge an Miss Shepherd, aber wir verstehen uns. Miss Shepherd und ich, wir leben nur, um ein Paar zu sein. Warum mag ich ganz im Geheim Miss Shepherd mit 12 brasilianischen Nüssen beschenkt haben? Sie sind kein Symbol der Liebe. Sie sind schwer in regelmäßiger Form zusammenzubacken, sie sind sehr schwer aufzuknacken und haben einen öligen Geschmack. Und doch fühle ich, dass sie für Miss Shepherd passen. Auch weiche, altbackene Biskuits schenke ich Miss Shepherd und unzählige Apfelsinen. Einmal küsse ich Miss Shepherd in der Garderobe. O Wonne, wie groß ist mein Schmerz und meine Entrüstung am nächsten Tage, als ich erfahre, dass Miss Shepherd hat vorn stehen müssen, weil sie einwärts gegangen ist. Wie kommt es, dass da Miss Shepherd, der alles beherrschende Traum meines Lebens ist, ich doch mit ihr breche? Ich kann es nicht begreifen. Miss Shepherd und ich erkalten allmählich gegeneinander. Ein Gerücht kommt mir zu Ohr, dass Miss Shepherd gesagt hat, sie wollte, ich starte sie nicht so an und sie ziehe Mr. Jones vor. Jones, einen Knaben ohne alle Verdienste. Die Kluft zwischen Miss Shepherd und mir wird weiter. Endlich begegne ich einmal Miss Nettingers Schule beim Spazierengehen. Miss Shepherd zieht mir beim Vorbeigehen ein Gesicht und wendet sich lachend zu ihren Begleiterinnen. Alles ist vorbei. Die Hingebung meines Lebens, es erscheint mir wie ein ganzes Leben, ist zu Ende. Miss Shepherd verschwindet aus dem Morgengebet und die königliche Familie kennt sie nicht mehr. Ich sitze in der Schule höher und niemand stört meinen Frieden. Ich bin jetzt gar nicht mehr höflich gegen Miss Nettingers junge Damen und würde mich gar nicht um sie bekümmern, und wenn ihrer noch zweimal so viel und sie alle 20-mal so hübsch wären. Die Tanzstunde kommt mir langweilig vor und ich finde es wunderbar, dass die Mädchen allein tanzen und uns ungeschoren lassen. Ich werde stark in lateinischen Versen und vernachlässige es, meine Stiefel zu schnüren. Dr. Strong bezeichnet mich öffentlich als einen vielversprechenden Schüler. Mr. Dick ist wahnsinnig vor Freude und meine Tante schickt mir mit nächster Post eine Guinee. Der Schatten eines Fleischerburschen erscheint gleich dem behelmten Haupte in Macbeth. Wer ist der Fleischerbursch? Es ist der Schrecken der Jugend von Canterbury. Man trägt sich mit dem unbestimmten Glauben, der Rindstalk, mit dem er sein Haar salbe, verleihe ihm unnatürliche Stärke und dass er es mit einem Erwachsenen aufnehmen könne. Er hat ein breites Gesicht, eine Stirnader, dicke, rote Backen, ein böses Gemüt und eine noch bösere Zunge, die er vornehmlich gebraucht, um Dr. Strongs Zöglinge schlecht zu machen. Er sagte öffentlich, wenn sie was brauchten, wolle er es ihnen geben. Er nannte einzelne bei Namen, und darunter mich, über die er mit einer Hand Herr werden könnte. Er lauert den kleinen Schülern auf, um den schutzlosen Kopfnüsse zu geben, und ruft mir auf offener Straße Herausforderungen nach. Aus diesen genügenden Gründen beschließe ich, es mit dem Fleischerburschen auszufechten. Es ist an einem Sommerabend in einer grünen Tiefe an der Ecke einer Mauer. Ich habe mich mit dem Fleischerburschen bestellt. Eine auserlesene Zahl unserer Knaben begleitet mich. Den Fleischerburschen zwei andere Fleischerburschen, ein junger Wirt und ein Essenkehrer. Die Vorbereitungen sind vollendet und der Fleischerbursche und ich stehen uns gegenüber. In einem Nu hat der Fleischerbursche 10.000 Feuerfunken aus meinem linken Augenbrauen herausgeschlagen. In einem anderen Nu weiß ich nicht, wo die Mauer ist oder wo ich bin oder wo sonst jemand ist. Ich weiß kaum, wo ich und wo der Fleischerbursche ist. So wütend balgen wir uns auf dem zertretenen Rasenplatze herum. Manchmal sehe ich den Fleischerburschen, blutend, aber zuversichtlich. Manchmal sehe ich gar nichts und sitze nach Luft schnappend auf dem Knie meines Sekundanten. Manchmal falle ich den Fleischerburschen wütend an und schlage mir meine Knöchel an seinem Gesicht wund, ohne ihn im Mindesten außer Fassung zu bringen. Endlich wache ich sehr duselig auf, wie aus einem betäubten Schlaf, und sehe den Fleischerburschen fortgehend, beglückwünscht von seinen Begleitern und im Gehen den Rock anziehend, woraus ich sehr richtig schließe, dass er gesiegt hat. Ich werde in einem traurigen Zustand nach Hause gebracht. Man legt Beefsteaks auf mein Auge, reibt mich mit Essig und Branntwein ein und auf meiner Oberlippe finde ich eine große weiße Quetschung, die zu einer geschwulst wird. Ich muss 3 oder 4 Tage als eine sehr traurige Gestalt mit einem grünen Schirm über den Augen das Haus hüten. Und es würde mir sehr langweilig sein, wenn Agnes nicht wie eine Schwester wäre und mich tröstete und mir vorläse und mir die Zeit vertriebe. Agnes besitzt immer mein ganzes Vertrauen. Ich erzähle ihr die ganze Geschichte von dem Fleischerburschen und den Beleidigungen, mit denen er mich überhäuft hat, und sie ist auch der Meinung, dass ich nicht umhin konnte, mich mit dem Fleischerburschen zu boxen, während sie bei dem Gedanken daran schaudert und zittert. Unbeachtet ist die Zeit verstrichen, denn Adams ist nicht mehr der Erste in der Schule und er ist es seit langer Zeit nicht mehr. Adams ist schon so lange abgegangen, dass, als er wieder einmal den Doktor besucht, außer mir nicht viele da sind, die ihn kennen. Adams steht im Begriff, ein Advokat zu werden und eine Perücke zu tragen. Mich wundert es, dass er bescheidener auftritt, als ich gedacht hatte, und in seinem Äußeren weniger imponiert. Er hat auch nicht die Welt außer Fassung gebracht, denn so viel wie ich weiß, geht sie ruhig weiter, ohne sich von ihm stören zu lassen. Eine Lehre, durch welche die Helden der Poesie und der Geschichte in stattlichen Scharen, die kein Ende zu nehmen scheinen, vor mir vorbeiziehen. Und was kommt dann? Ich bin jetzt der Erste und sehe auf die Reihe Knaben unter mir mit einer herablassenden Teilnahme für diejenigen herab, welche mich an den Knaben erinnern, der ich war, als ich zuerst die Schule betrat. Dieser kleine Knabe erscheint mir nicht als ein Teil von mir. Ich denke an ihn wie an etwas, was ich auf meinem Lebenswege hinter mir zurückgelassen habe, denke fast an ihn wie an eine andere Person. Und wo ist das kleine Mädchen, das ich am ersten Tage bei Mr. Wickfield sah? Auch das ist nicht mehr da. An seiner Stelle lebt im Hause das vollkommene Ebenbild des Porträts und Agnes, meine liebe Schwester, wie ich sie innerlich nenne, meine Beraterin und Freundin, der bessere Engel aller, die mit ihrem stillen, guten, selbstverleugnenden Ich in Berührung kommen, ist zur Jungfrau herangereift. Was für andere Veränderungen außer der Veränderung in der Größe und dem Aussehen und den Kenntnissen, die ich gesammelt habe, sind an mir zu bemerken? Ich trage eine goldene Uhr mit Kette, einen Ring an meinem kleinen Finger und einen Frack und verbrauche sehr viel Bärenpomade, was in Verbindung mit dem Ring nichts Gutes bedeutet. Bin ich wieder verliebt? Ja. Ich bete die älteste Miss Larkins an. Die älteste Miss Larkins ist kein kleines Mädchen. Sie ist schlank, brünett, schwarzäugig, eine imposante Gestalt. Die älteste Miss Larkins ist kein Backfisch, denn die jüngste Miss Larkins ist über diesen Zustand längst hinaus und die älteste ist 3 oder 4 Jahre älter. Die älteste Miss Larkins ist vielleicht gegen 30. Meine Leidenschaft für sie übersteigt alle Grenzen. Die älteste Miss Larkins ist mit Offizieren bekannt. Das ist schrecklich zu tragen. Ich sehe sie auf der Straße mit ihr sprechen. Ich sehe sie über die Straße weg zu ihr hinübergehen, wenn ihr Hut, sie trägt gern lebhafte Farben, auf dem Trottoir neben dem Hut ihrer Schwester erscheint. Sie lacht und plaudert und scheint Gefallen daran zu finden. Ein großer Teil meiner Mußezeit wird mit Spazierengehen verbracht, um ihr zu begegnen. Wenn ich sie einmal des Tages grüßen kann, fühle ich mich glücklich. Ich verdiene dann und wann einen Gegengruß. Meine verzweifelten Qualen in der Nacht, wo der Wettrennenball ist, wo die älteste Miss Larkin mit den Offizieren tanzt, sollten einen Gegenlohn finden, wenn es noch Gerechtigkeit auf der Welt gibt. Meine Leidenschaft nimmt mir allen Appetit und veranlasst mich, stets mein neuestes seidenes Halstuch zu tragen. Ich habe bloß den einen Trost, beständig meine besten Kleider zu tragen und mir immer wieder die Stiefeln putzen zu lassen. Dann kommt es mir vor, als ob ich der ältesten Miss Larkins würdiger wäre. Alles, was ihr gehört oder mit ihr zusammenhängt, ist mir teuer. Mr. Larkins, ein brummiger alter Herr mit einem Unterkinn und einem unbeweglichen Auge, löst mir das größte Interesse ein. Wenn ich seine Tochter nicht sehen kann, suche ich ihn zu treffen. Die Frage, was machen Sie, Mr. Larkins, sind Ihre Fräulein Töchter und werte Familie ganz wohl, erscheint mir so beziehungsreich, dass ich erröte. Ich denke beständig an mein Alter. Wenn ich auch 17 bin und 17 sehr jung für die älteste Miss Larkins ist, was tut das? Außerdem werde ich ehestens 21 sein. Ich streife abends immer um Mr. Larkins Haus herum, obgleich es mir einen Stich ins Herz gibt, wenn ich die Offiziere hereingehen sehe oder sie oben im Besuchszimmer höre, wo die älteste Miss Larkins die Harfe spielt. Ich umkreise sogar zwei- oder dreimal in schwächlich sentimentaler Weise das Haus, nachdem die Familie zu Bett gegangen ist, und grüble, wo der ältesten Miss Larkins Schlafgemach sein mag, und rate sicherlich auf Mr. Larkins Zimmer. Wünsche, dass ein Feuer ausbrechen möge, dass die entsetzten Zuschauer ratlos dastehen, dass ich mich mit einer Leiter durch sie dränge, sie an das Fenster setze, sie in meinen Armen rette, noch einmal umkehre, um etwas Vergessenes zu holen, und in den Flammen meinen Tod fände. Denn ich bin meistens sehr uneigennützig in meiner Liebe, und ich glaube, ich wäre befriedigt, wenn ich mich vor Miss Larkins hervortun und sterben könnte. Meistens, aber nicht immer. Manchmal stehen anspruchsvollere Träume vor mir. Während ich mich zu einem großen Ball bei Larkins ankleide, was mich 2 Stunden beschäftigt, unterhält sich meine Fantasie mit lieblichen Bildern. Ich stelle mir vor, wie ich den Mut fasse, Miss Larkins meine Liebe zu erklären. Ich denke mir, Miss Larkins, wie sie den Kopf auf meine Schulter sinken lässt und sagt: »Ach, Mr. Copperfield, darf ich meinen Ohren trauen?« Ich stelle mir vor, wie Mr. Larkins nächsten Morgen zu mir kommt und sagt: »Lieber Copperfield, meine Tochter hat mir alles gesagt. Ihre Jugend ist kein Einwand. Hier sind 20.000 Pfund. Seid glücklich.« Ich sehe, wie meine Tante nachgibt und uns segnet, und wie Mr. Dick und Dr. Strong der Trauung beiwohnen. Ich bin ein verständiger Mensch, glaube ich, nämlich jetzt noch glaube ich es, wenn ich mich an diese Sachen erinnere, und gewiss auch bescheiden. Aber dennoch mache ich mir solche Pläne. Ich verfüge mich in das verzauberte Haus, wo ich Kerzenschimmer, fröhliches Geplauder, Musik, Blumen, Offiziere, zu meinem Ärger, und die älteste Miss Larkins in strahlender Schönheit finde. Sie trägt ein blaues Kleid und blaue Blumen in den Haaren. Vergiss mal nicht, als ob sie vergiss mal nicht zu tragen brauchte. Es ist die erste wirklich große Gesellschaft, zu der ich eingeladen bin, und ich fühle mich ein wenig verlegen, denn ich scheine niemandem zu gehören, und niemand scheint ein Wort für mich zu haben, außer Mr. Larkins, der mich fragt, was meine Schulkameraden machen, was er bleiben lassen könnte, denn ich komme nicht hin, um mich beleidigen zu lassen. Aber nachdem ich einige Zeit in der Tür gestanden und in dem Anblick der Göttin meines Herzens geschwelgt habe, kommt sie, sie, die älteste Miss Larkins, und fragt freundlich, ob ich tanze. Ich stammle mit einer Verbeugung: »Mit Ihnen, Miss Larkins?« »Nur mit mir?« fragt Miss Larkins. »Es würde mir kein Vergnügen machen, mit jemand anderem zu tanzen.« Miss Larkins lacht und errötet, oder ich glaube, sie errötet, und sagt: »Den zweitnächsten Tanz wird es mir zum Vergnügen gereichen.« Die Zeit kommt. Es ist ein Walzer, bemerkt Miss Larkins zweifelnd, als ich zu ihr komme. »Walzen Sie? Sonst würde Captain Bailey...« Aber ich walze, ziemlich gut noch dazu, und nehme Miss Larkins Arm. »Ich entführe Sie unbarmherzig, Captain Bailey. Er ist unglücklich, daran zweifle ich nicht, aber das ist mir gleichgültig. Ich bin auch unglücklich gewesen. Ich walze mit der ältesten Miss Larkins. Ich weiß nicht, wohin und wie lange. Ich weiß nur, dass ich in seligem Verzücken mit einem blauen Engel im Raume dahinschwebe, bis ich mich in einem kleinen Zimmer auf einem Sofa wiederfinde. Sie bewundert eine Blume, eine rote Camellia, die mich eine halbe Krone kostet, in meinem Knopfloch. Ich gebe sie ihr mit den Worten: »Ich verlange einen unschätzbaren Preis dafür, Miss Larkins.« »Wirklich? Und der wäre?« entgegnete Miss Larkins. »Eine Blume von Ihnen, damit ich sie aufheben kann, wie ein Geizhals sein Geld.« »Sie sind ein kecker Knabe«, sagte Miss Larkins. »Hier, Sie gibt mir eine Blume, nicht unfreundlich, und ich drücke sie an meine Lippen und dann an meine Brust. Miss Larkins gibt mir lächelnd ihren Arm und sagt, jetzt führen Sie mich zu Captain Bailey zurück. Ich vertiefe mich in die Erinnerung an dieses köstliche Zwiegespräch und an den Walzer, als sie mit einem unscheinbar aussehenden ältlichen Herrn, der den ganzen Abend Whist gespielt hatte, am Abend zurückkehrt und sagt, »Ach, hier ist mein kecker Freund. Mr. Chessel wünscht, Sie kennenzulernen, Mr. Copperfield.« Ich fühle sogleich heraus, dass es ein Freund der Familie ist und bin sehr erfreut. »Ich bewundere Ihren Geschmack, Sir«, sagt Mr. Chessel. »Er macht Ihnen Ehre. Ich glaube, Hopfen interessiert Sie nicht sehr, aber ich baue selbst ziemlich viel, und wenn es Ihnen einmal einfällt, in unsere Nähe zu kommen, bei Ashford, so sollen Sie uns willkommen sein.« Ich danke Mr. Chessel herzlich und schüttle ihm die Hand. Ich bin wie in einem schönen Traum. Ich walze noch einmal mit der ältesten Miss Larkins. Sie sagt, ich walzte so gut. Ich gehe unaussprechlich glücklich nach Hause und walze die ganze Nacht hindurch im Traume, den Arm um die blaue Taille meiner angebeteten Göttin geschlungen. Ein paar Tage lang bin ich in entzückende Träume versunken, aber ich sehe sie weder auf der Straße noch in ihrem Hause. Der Besitz des heiligen Pfandes, der welken Blume, tröstet mich nur unvollkommen. »Trotwood«, sagt Agnes eines Tages nach dem Essen zu mir, »weißt du, wer sich morgen verheiratet? Jemand, den du bewunderst.« »Du doch nicht, Agnes?« »Ich«, sagte sie und blickte mit dem freundlichsten Gesichte von den Noten, die sie abschritt, auf. »Hörst du ihn, Papa? Die älteste Miss Larkins. Mit Captain Bailey habe ich noch Kraft zu sagen. Nein, mit keinem Captain, mit Mr. Chessel, einem Hopfenzüchter.« Ich bin ein oder zwei Wochen lang entsetzlich niedergeschlagen. Ich lege meinen Ring ab, trage meine schlechtesten Kleider, brauche keine Bärenpomade und seufze oft über Mrs. Larkins verwelkte Blume. Dann aber werde ich dieses Lebens satt, und da mich der Fleischerbursche neu gereizt hat, werfe ich die Blume weg, boxe mich mit dem Fleischerburschen und besiege ihn glorreich. Dieser Vorfall und das Wiederanlegen des Ringes und der mäßige Gebrauch der Bärenpomade sind die einzigen Merkzeichen, die mir von meinem Weg zum 17. Geburtstage im Gedächtnis geblieben sind. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 13. Dezember 2024. Ende von David Copperfield, Band 3, übersetzt von Julius Seibt.